Dann kaufen Kindern vieles für Zufriedenheit. Im Falle von meinem Handy zum Glück hat sich nämlich eindeutig gelohnt. not sitting here.